Zum 64. Jahrestag des Sieges im Großen Vaterländischen Befreiungskrieg widmete eine nigerianische Persönlichkeit dem Genossen Kim Jong-un ein Geschenk. Der Landesvorsitzende der Fortschrittlichen Volkspartei Nigerias, Damian Ogbonna, gemeinsam Vorsitzender des Internationalen Vorbereitungskomitees für den Kongress zur Lobpreisung der großen Menschen von Pektusan 2017 und Vorsitzender des Afrikanischen Komitees für Freundschaft und Solidarität mit dem koreanischen Volk, übergab am 25. Juli dem außerordentlichen und bevollmächtigten Botschafter der TVRK in Nigeria das Geschenk für Kim Jong-un.